Okay, go. Yeah. Podcast UFO. Ich bin der Stefan. Das Fun steht für Spaß. Und ich glaube, wir geben jetzt Gas. Denn Florentin, der ist heiß. Der will's wissen. Du stehst für Stefan. Das Fun steht für... Nochmal. Du heißt hier Stefan, das Fun steht für Spaß. Wir machen dich kaputt, deine Rhymes sind aus Glas. Wir sind im Tonstudio einer professionellen Firma. Ist das nicht was? Wir kommen von unten ganz nach oben. Egal was ihr wollt, wir haben eine Oboe dabei. Sie steht hier, ihr könnt sie nicht sehen, das ist ein Podcast. Wir sind Podcaster. Einfach ja! Nicht. Und ich glaube, wir wollen heute eine richtig geile Folge abliefern. Oder auch nicht, denn wir haben Kiefern in unserem Garten daheim, denn wir sind Spießer. Und es war irgendwie inhaltsleer, aber auch ganz nett gerimt. Folge 12 ist die Nummer, wir machen das Dutzend voll. Egal was noch kommt, wir sind kein Proll. Toll. Wir sind die Besten in der Podcast-Szene. Ist auch nicht so schwer, denn sie hat es noch gibt nicht keine so viele. Szene. Reimt sie nicht. Naja, ist okay. Reimt sie einfach nicht. Wir sind das Salz in der Podcast-Suppe. Egal, was ihr macht, ihr seid unsere Puppe. Wir holen das Money raus, schmeißen damit rum. Egal, was ihr wollt, ich trinke recht selten rum. We're out. Hey, danke. Jesus. Nee, das sollten wir lassen. Die meisten Rhymes werden wir noch rausschneiden. Das war nur eine Ansage. Das ist kein Rhyme. Okay, mal was. Wir machen es mal richtig. Das Podcast UFO ist jetzt gelandet. Wir wollen nicht, dass ihr in der Podcast-Wüste strandet. Oh yeah, das war schon richtig gut. Aber ich glaube, uns fehlt noch der Mut, denn wir müssen richtig selbstbewusst auftreten. Nicht so wie zwei Lappen, die vergessen, was sie sagen, wenn sie anfangen zu rappen. Ja, das war Ludwig van Beethoven mit Can't Live Without You. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast UFO. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt heute Stefan, die Tatze, Titze. Hey, Titze. Hey, was geht? Gegenüber von mir sitzt der einzig wahre, der großartige, der heute wunderschöne Florentin. Ja, wir haben leider keine Themen dabei, deswegen müssen wir relativ schnell in den Impro-Modus übergehen. Nein, also, um das... Ganz kurz. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Lass mich erklären, warum wir aufgeregt sind. Erstens sind wir aufgeregt, weil wir das erste Mal seit 12 Folgen, wie genau in der ersten Folge, wieder im gleichen Raum sind. Stefan und ich, das ist der Klang von Körperkontakt. Und das ist sogar, haben wir das gehört? Es ist sogar so, dass wir die gleichen Sachen dann haben. Und es ist wirklich verdammt heiß hier drin. Man kann mach mal das Fenster auf. Wir hören sogar, wir müssen das Fenster aufmachen. Es ist keine Lüge, wir sitzen gegenüber voneinander. Das heißt, die Folge wird herausragend gut. Puh. Ja, ja, ja. Okay. Wenn wir Themen hätten. Bei uns ist ein Special Guest. Wie kann ich ihn am besten anmoderieren? Er war in 6 Filmen der große Star. Der Star der Herzen. Er ist klein. Er ist rund. Es ist R2-D2. Herzlich willkommen, R2-D2! Und falls ihr euch fragt, warum wir heute ein bisschen aufgeregt und nervös sind und so ein bisschen das Glitzern in den Augen haben, wir sind elektrisiert, denn tatsächlich seit 12 Folgen sind wir genau wie in der ersten Folge im selben Raum. Das ist der Klang von Körperkontakt. Ist das nicht schön? Also Menschen zu berühren hat auch so eine Magie. Ich finde es auch gerade ein bisschen, vielleicht sollten wir es nicht so oft machen. Das ist was Schönes. Aber wir sollten es jetzt in der nächsten Stunde nicht nochmal machen. Wir sollten uns nicht mehr berühren. Nee. Müssen wir auch gar nicht, denn wir haben genug Themen wieder an Land gebaggert, sozusagen, um die Stunde wieder mal zu füllen. Wir haben viele Nachrichten bekommen von euch. Wir haben letztes Woche das erste Mal ausprobiert, Marketing zu betreiben im Podcast. Und es kam erstaunlich viel zurück. Es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also, ja. Es war ja größtenteils Quatsch, was wir geschrieben haben. Ja. Es war noch niemals für den Gag. Es war einfach Quatsch. Und irgendwie fragt man sich dann doch, warum wir dann so viele Follower am Ende hatten. Es ist aber auch, vielleicht ist es einfach, die Taktik ist aufgegangen. Sehr viel schreiben, mit sehr viel, gibt auch sehr viel Resonanz. Dann, ja. Ja, aber wenn man sehr viel schreibt, trifft man halt auch viele und dann werden Leute aufmerksam. Ist erstmal egal, wie man Leute erreicht, aber man hat die Attention. Man sagt ja auch, jede PR ist gute PR, sagt man auch. Ist Quatsch, aber man sagt es. Ich glaube Bär, das waren Bären. Bär. Jeder Bär ist ein guter Bär. Jeder Bär ist ein Bär zu viel. Es gibt keine schlechten Bären. Glaube ich. Naja, so ich glaube, es gibt ja. War Bruno? Kennst du Bruno, der erschossen wurde? War, nee, kann war nicht so gut, kann nicht so gut doch gewesen der sein. Oder, warum wurde der erschossen? Kann nicht so gut gewesen sein. Ja, weiß ich nicht, weil er halt im. Der Eisbär? Nein, das war Knut. Ach so, du bist völlig raus. Ich dachte, alle beiden Bären, die es gibt, die es jemals zur Bekanntheit geschafft haben. Drive-by-Shooting. Was alle, ist da im Zoo? Alle beiden bekannten Bären erstmal alles durcheinander geschmissen jetzt. Ja, wir haben diese Woche eine Menge Tiergags rausgehauen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, den kleinen Hype. Hashtag Giraffentweets. Wir haben noch eine ganze Menge Tiergags, die wir versuchen, ganz punktuell hier und da einzustreuen. Aber Podcast-UFO wäre nicht das Podcast-UFO, wenn wir nicht natürlich auch ein bisschen was für unsere Geldbörse tun würden. Denn this episode is brought to you by Booster Energy Drink. Booster. Get your energy. Ich muss auch trinken und sagen, wie es schmeckt. Ja, ist ganz gut. Es schmeckt okay. Es kommen hier ständig Leute ins Studio rein und gucken uns dumm an, deswegen sind wir tatsächlich ein bisschen verwirrt. Aber falls die Gags in den letzten Folgen nicht so gut waren für euch, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir Booster noch nicht entdeckt haben. Der Energy Drink, der boostet. Einfach, er gibt euch einen Boost, egal was ihr gerade tut. Nehmt einfach einen Boost. Die Gags sind schlecht, boostet die Gags. Ganz kurz, wenn irgendwer bei Netto arbeitet, der kann uns und vielleicht uns so ein Endorsement von Booster Energy Drinks besorgen könnte. Das wäre wahnsinnig toll. Wir trinken das Zeug wahnsinnig gerne. Schmeckt ein bisschen süß, aber vielleicht kann man mit Leuten reden. Und im Endeffekt ist es so, dass wir gerne wahnsinnig gerne gesponsert werden würden. Wir würden gerne Werbung machen. Also in diesem Feld nochmal an die Schwarmintelligenz appellierend, wenn die Ideen haben, wofür wir Werbung machen könnten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich meine, Leute, Wir haben es beide nicht so dicke. Das hört man an unseren Stimmen. Wir haben es beide nicht so dicke. Wir sind arm dran. Wir können froh sein, wenn wir es überhaupt ins Studio schaffen, mal eine Woche. Also bitte, wenn ihr da irgendwie was für uns habt, sehr gerne. Es gibt verschiedene Sorten. Wir haben uns für zwei Sorten entschieden. Ich zum Beispiel habe Green Grass. Und das sagt alles über dich. Das sagt alles über dich. Das ist die langweiligste Sorte. Ich kenne nicht viele Sorten von irgendwelchen Dingen. Aber also wenn etwas so heißt, Green Grass. Ja, was ich mit dem Energy Drink als erstes assoziiere, ist grünes Gras. Das ist eine schöne Liegewiese. Ist ein Energy Drink. Genau das brauche ich jetzt. Und wie heißt deiner? Thunderstorm. Ja, cool. In mir brennt gerade ein Thunderstorm hoch. Man merkt, was es mit uns macht. Die Jokes sind noch nicht geboostet. Das ist ein bisschen das Problem. Wir müssen sie tatsächlich noch boosten. Es dauert 12 Sekunden, bis es boostet. Über Asterix. Ah, ja. Das ist ein sehr guter Gag, aber halt visuell. Das können wir jetzt eigentlich ständig sagen. Das ist ein verdammt guter Gag, ihr könnt ihn nur leider nicht sehen. Leute, was hier gerade abgeht, ne? Ich sehe gerade vor mir, ich beschreibe euch jetzt, was ihr sehen könntet, wenn ihr hier wärt. Florentin Will in einem Bikini, in einer Hollywood-Schaukel. Mit 2 Kilo Erdnussbutter. Und warum auch immer trägt er einen Schlüpfer auf dem Kopf. Mhm. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum, aber ich habe auch nicht nachgefragt. Komischerweise. Er wedelt mit einem Umschlag in der Hand mir entgegen. Jetzt kämmt er sich durch sein Haar. Das leicht im Wind weht, man hört die Brise. Nee, ich habe tatsächlich Post bekommen. Er hat Post bekommen, also ich persönlich habe Post bekommen und ich weiß nicht genau, was es ist und ich möchte ganz kurz ein bisschen ausholen. Und zwar war ich, um es ganz kurz zu machen, vor einiger Zeit war ich in Tübingen, war ich dort eingeladen zu einer Talkrunde und da bin ich am Flughafen angekommen, am Stuttgarter Flughafen und dort begegnet mir nicht nur die Veranstalter dieser Talkrunde, sondern auch eine Fotografin des Flughafens, die gesagt hat, guten Tag, wir sind vom Flughafenmagazin, können wir ein Foto von Ihnen machen? What? Und ich hab natürlich, warum will denn ein Flughafenmagazin? Die haben mich verwechselt. Die dachten, du wärst. Dachte ich mir tatsächlich Dirk auch sofort. Ja. Too early. Fuck. Viel zu früh. viel zu spät. Wenn Sie diesen Podcast in 2022 hören, werden Sie vielleicht gelacht haben. Nein, auf jeden Fall haben Sie ein Foto von mir gemacht für das Flughafenmagazin. Flugblatt heißt das, weil es ja, ist ja Flugzeug. Flyer. Und, warum nicht Flyer? Genau, also. Und zwar, das funktioniert so nicht. Du musst auch, wenn du irgendwann... Warte mal. Du musst Witze lachen. Also, auf jeden Fall habe ich mir dieses Flughafenmagazin mal angeschaut und das ist so eine kleine Rubrik, unsere Stars, die Stars an unserem Flughafen und da werden alle Leute fotografiert, die und Stars sind. Da warst du nicht sind. Drin, da war sondern ich nicht du warst drin. In den Flops der Flughafen. Nee, und ich bin wahrscheinlich nächste Woche. Und die Veranstalter haben am Flughafen gefragt, ob sie da drehen dürfen und die Veranstalter haben gesagt, ja, wenn ihr da dreht, ist das ja wahrscheinlich ein krasser Typ und der kommt da vorbei und deswegen wurde ich mit einem Star verwechselt, mehr oder weniger. Also auf jeden Fall, jetzt habe ich dieses Flugblatt tatsächlich bekommen, indem ich wahrscheinlich abgedruckt bin. Ehrlich jetzt? Hier steht auch eine nette Botschaft. Lieber Florentin, Seite 20, ein Traum. Dir für die Zukunft viel Glück und bis irgendwann. Mit besten Grüßen aus Tübingen. Auch schon gut, dass Sie vielen das, Dank. Dass Sie das Bedürfnis haben, dir viel Glück zu wünschen in der Zukunft. Ja, weil Sie offensichtlich haben Sie gemerkt. Vielen Dank. Es war ein schöner Abend und er wird immer besser, auch nachwirkend noch. Und auf Seite 20, so weiter, ganz kurz. Ich bin ganz gespannt. So, okay. Ich lasse es dich mal lesen auf Seite 20. Okay. Ich bin tatsächlich nicht der einzige Star, der es ins Magazin geschafft hat. Ich habe schon ein bisschen geguckt. Du kennst schon, du weißt schon, was passiert ist. Nee, ich weiß nicht, was passiert, aber ich habe es gerade nur gesehen. Ist tatsächlich eine sehr unangenehme Situation, wenn dir jemand mit Fotoapparat entgegentritt und dir sagt, kann ich ein Foto fürs Flughafenmagazin? Du siehst auch so aus, du bist zwar Schauspieler, aber das sieht so aus, als ob du nicht keinen Bock darauf hast, dass gerade ein Foto von dir gemacht wird. Ich war komplett perplex in der Situation. What? Weißt du, wer direkt immer gegenüber von dir ist, wer direkt über dir ist, der Artikel für ein Foto? Wer? Lionel Richie. What? Lionel ich Richie. Ich bin auf einer Seite mit Lionel Richie. Wie und geil dein, ist das denn? Und dein Foto ist genauso groß wie seins. Also ich lese vor. Also lies bitte erstmal alle anderen vor. Lionel Richie. Vom Flughafen Köln-Bonn kommend landete der US-amerikanische Soul-Sänger, Songwriter und Musikproduzent Lionel Richie am General Aviation Terminal des baden-württembergischen Landesflughafens. Bei seiner Tour All the Hits All Night Long, die ihn quer durch Europa führt, trat der 65-jährige Oscar- und Grimme-Preis... Oh. Oscar? Oscar und, Oscar und Grimme-Preis. Nein, wow. Habe ich versprochen. Oscar und Grammy-Preis. Sorry. Ja, auch gut. Nee, aber daher hat Grimme... Also, Oscar und Grammy-Preis-Träger... vor kurzem auch bei einem Konzert in der Stuttgarter Schleierhalle auf. Dort gab er vor einem begeisterten Publikum sowohl Klassiker wie Angel und Say You, Say Me. Ich versuche die ganze Zeit den Text zu übersetzen. Yes, together. Aber ganz kurz. Als, noch, als neue Hits zum Besten. Als auch neue Hits zum Besten. Wollen wir mal unsere Rubrik starten? Unbeantwortete Fragen der Musikgeschichte. Ja, ich finde, Lionel Richie hat ja eine Frage gestellt, die nie beantwortet wurde. Hello, is it you're looking for? Wurde nie beantwortet tatsächlich. Also, Is it me you're looking for? Ja genau, solche Songs werfen immer Fragen auf, die aber nicht beantwortet werden. Die einfach nie beantwortet. Genauso wie, what is love? Ich habe nie eine Antwort darauf bekommen. Vielleicht sollten wir alle diese Fragen mal kurz mit einem Satz beenden. Ja, okay. Is it me you're looking for? Nein, offensichtlich what nicht. What is love? It's chemical. Look it up, you idiot. Look it up. What the fuck was Wikipedia made for? Ja, genau. Boost your fucking questions, motherfucker. Boost it. Mit Booster. Mir fallen aber jetzt auch keine Fragen ein. Was wurde noch? Vielen Dank für die Rosen. Nicht wirklich eine Frage. Überhaupt gar nicht. Boost your energy. Okay. This gag was brought to you by Booster Energy Drink. Booster. Get if this party. If it wasn't funny enough, boost it up. Get this fucking party started. Get this fucking boosted. Get the party boosted. Don't start if you can't boost. Also ohne Scheiß, Thunderstorm ist der absolute Shit. Okay, wer ist noch auf der Seite? Okay, es war wirklich, Lionel Richie war schon die, es ist, ich sehe auch gar nichts hier, der Raum ist dunkel, wir sind in der Dunkelkammer. Darkroom. Christoph Sonntag. Ich warte auf dich. Sag mir überhaupt nichts. Du bist der High Society-Experte, ich habe keine Ahnung. Comedian Christoph Sonntag war kürzlich in Terminal 1, auch immer gut, dass sie sagen genau, wo sie waren. Ja klar, für die Flughafen-Fans ist das natürlich wichtig, ja. In Terminal 1 des Stuttgarter Flughafens unterwegs. Und hat ein Thunfisch-Sandwich für 68 Euro gegessen. Für seine Sendung Sonntag am Freitag, auch sehr lustiger Name, die in der SWR-Landesschau läuft, drehte der gebürtige Weiblinger am Airport. Ganz klassisch verabschiedete er sich schließlich mit den Worten, so, dann war das auch geschwätzt. Es tut mir leid. Wow, schlechter Text, schlecht performt. Das ist die Stefan-Titze-Garantie. Erstmal tut es mir leid, meine Nase läuft, dann habe ich einen Bonbon im Mund und dann sehe ich nicht, was ich da vorlese. Und ich kann keinen Dialekt. Das war die denkbar ungünstigste Situation für einen Text. Okay. Was this performance not bad enough for you? Just boost it up! Boost your coughing, you're not sick enough, just boost it up with Booster. Ich habe auch Husten davon bekommen. Do you want to call out your Lunge? Then boost it. Beschleunige es with Booster Energy Drink. Do you want to get worse in English? Just boost it. Boost your failures. Just boost them. Mit dem Booster wird alles dramatisiert. Alle schlechten Eigenschaften, ja, alle guten, alles Extreme boosten. Geschrieben. Der folgende Gag wird Ihnen präsentiert. Wir können nicht mehr sprechen. Achtung, der folgende Gag wird Ihnen präsentiert von Booster. Weißt du, was ich mache, wenn ich im Lotto gewinne? Ich kaufe mir ein Thunfisch-Sandwich im Flughafen. War das nicht peinlich genug für Sie? Okay, weiter geht's. Okay, kommen wir mal gleich zu mir. Ja, bitte, es kommen nur langweiligere Gäste. Okay, aber Florentin Will, Nachwuchskomiker Florentin Will. Also, wir analysieren jedes Wort. Nachwuchskomiker, ist okay. Ist okay. Sag noch nichts aus. Nachwuchskomiker Florentin Will reiste aus Berlin über den Flughafen Stuttgart nach Tübingen. Dort trat er bei einer Veranstaltung des studentischen Kulturvereins Querfeldein auf. Der gebürtige Münchner wurde 2013 in Frank Elstners Ausbildungsprogramm Moderatoren von Morgen aufgenommen. Außerdem ist er in der falsch, das heißt Moderatoren für morgen. Aber von morgen. Außerdem, die werden es ja wohl besser wissen als du. drin. Außerdem ist er in der Fernsehshow Neo Magazin Royal sowie im Internet bei Sui TV und auf YouTube zu sehen. Also es schließt sich schon mal aus. Wow. Sui TV ist nicht auf YouTube. Sehr gut erkannt. Ja. Sui TV ist auch falsch geschrieben. Ist erstens Fehler. Falsch geschrieben und zweitens ist es nicht auf YouTube. Du bist da zu sehen und auf YouTube. Ja, das stimmt. Aber wow. Ich stelle mir immer die Leute vor, die diese Prospekte machen und einfach so schwitzen jeden Tag in der Redaktion. Hoffentlich kommt ein Star. Wir haben jetzt schon 8 Beiträge über Laufbänder gemacht. Wir haben die Mülleimer schon 4-mal gecheckt. Wir haben die fucking Dosen gezählt, die jeden Tag eingeworfen werden. Wir kennen jeden Snackautomaten, die Nummern auswendig. Wir wissen, welches Produkt zu welcher Nummer kommt. Wir können es blind wählen. Ja, wir haben schon 5-mal ausgerechnet, wie die Leute abgezockt werden, wenn sie hier Sachen einkaufen. Wir haben alles schon mal gemacht. Alles. Nichts. Zoll. Wir kennen alle Zollbeamten rückwärts. Wir kennen alle Zollwitze. Kennst du einen Zöllnerwitz? Ja. Warum steht ein Pilz im Wald? Folgende Pointe wird Ihnen präsentiert von Booster Energy Drink. Booster! Woo! Okay. Bei den Tanzapfen. Es ist meine neue Art, wenn ich nicht auf etwas eine Antwort habe. Auch schwer verständlich tatsächlich, aber hat mir dafür ganz gut gefallen. Kannst du mal ein bisschen leiser sein? Nebenan bitte. Kann unser Tontechniker bitte aufhören zu onanieren? Es ist ein bisschen, lenkt ein bisschen ab gerade. Die Aufnahme ist ruiniert, wir können von vorne anfangen. Mal Spaß. Ja, war eh nicht gut, fangen wir mal neu an. Der Rap war ganz gut. Jetzt haben wir uns gerade nicht ans Skript gehalten. Freestyle. Was wir ja nicht wissen. Warte mal, was steht da? Also, unser Techniker. Du sagst, der Techniker soll aufhören zu onanieren. Genau, das lenkt ab. So. So, warte, steht da, bei mir steht jetzt. Bei mir steht nichts. Steht auf. Okay. Hä? Ach so, die Nummer. Okay, warte mal. Warte ganz kurz. Warte mal, hast du die Bälle hier? Warte mal, ganz kurz, wo habe ich die hingetan? Hast du alle drei dabei, oder was? Ja. Da, und? Wolltest du gerade das Erlebnis des Dinge aus dem Rucksack holen verstärken, indem du dein Mikrofon in den Rucksack steckst? Und dann aber gerührt. Ich habe die Rührbewegung gemacht. Ich mach's nochmal. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Das machen ja Leute auch immer bei einer Kochshow, ne? Anstatt umzurühren, stecken die Kamera in den Topf und rühren mit der Kamera um, damit der Zuschauer weiß, wie es ist. Also stelle ich mir auch... So stelle ich mir vor, wenn ich etwas wäre, was in den Rucksack gelegt worden wäre. Ist Gag. Diese Kreativitätslosigkeit wurde ihm präsentiert von Booster. Booster Energy Drink. Boost your fucking creativity. Weißt du, was ich mir mal gefragt habe? Ich habe mich gefragt, ob sich Leute, die uns hören, sich nicht manchmal fragen, ob wir immer noch wir sind oder ob nicht mittlerweile Stimmenimitatoren unsere Plätze eingenommen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem. Das Vertrauen ist einfach noch nicht da. Es kann niemand so authentisch husten wie Stefan Schitzel. Du kennst es ja bestimmt, wenn du irgendwie einen Radiomoderator oft hörst und du hast eine gewisse Vorstellung davon, wie er aussieht und wie er sich verhält. Und meistens wird diese Vorstellung total enttäuscht, wenn du dann tatsächlich siehst, wie der Radiomoderator aussieht. Weil meistens hat es einen Grund, warum Leute im Radio moderieren und nicht etwa im Fernsehen. Ja. Weil sie einfach fucking hässliche Leute sind. Das stimmt schon. Hässliche Leute werden ihnen präsentiert von Booster. Tatsächlich ist es jetzt so, dass die meisten Leute mein Gesicht kennen, ne? Aber dein Gesicht nicht. Und ich habe tatsächlich mit einer Hörerin geredet, die genau dieses Erlebnis hatte, die unseren Podcast immer gehört hat. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt habe ich mir diesen Stefan Titzler, habe ich mir mal angeschaut auf Facebook. Titzler. Und ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Ich dachte, er wäre 30 und hätte Kinder. Und das war die einzige Person so gut. Auch so detailliert auch so. Ja, und ich dachte, er wäre 30, hätte 2 Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die heißen Tim und Marie. Und sie gehen in die 9a des 5. Nein, Gott, Mann. Das war so knapp. Das war so knapp. Das passt so gut. Versagen in letzter Sekunde mit Booster. Booster. Aber tatsächlich frage ich mich, wie sich das geäußert hat. Einfach der Glaube, dass du Kinder hast. Wo kam das rüber? Ist es deine Altersweisheit? Ist es deine Reife? Alter, was ist das denn gerade? Do you wanna die of liver damage? Just drink Booster. Ich habe in den ersten Folgen jetzt auch nicht gerade wie der super weise Typ gewirkt, der auch noch ansatzweise die Fähigkeit hatte, Kinder zu erziehen. Und deswegen verstehe ich auch gar nicht, wo das herkommt. Ich habe ja nicht einmal von Kindern gesprochen. Nee. Ich bin sehr weit weg von Kindern. Kannst du dir vorstellen, Kinder zu haben? Ja. Ein Junge und ein Mädchen, sie sollen Tim und Marie heißen, in die 9a Friedrich-Ebert-Gymnasiums. Sehr gut. Sehr gut. In Kassel zu gehen. Diese Pause wurde präsentiert von Booster. Ohne Scheiß, ich würde echt gern für Booster auch Geld bekommen von denen. Ja, aber Integrum, es ist halt, Integrum Marke. Ich glaube, das ist ein bisschen das Palina-Roginski-Syndrom. Ne, Paulina Rudzinski hat ja... Du hast wirklich für alles einen Namen. Du hast auch wirklich auf alles eine Antwort. Stimmt, ja. Seinen Podcast-Moderator, Co-Moderator zu verurteilen, dass er auf alles eine Antwort hat. Das ABC der schlechtesten Co-Moderator. Das ist ein bisschen der Helmut Karasek-Faktor. nee, aber tatsächlich... Du hast Zirkus Halligalli-Syndrom schon erklärt. Du sollst ein Buch rausbringen, mit Syndrom, für die du Namen Stimmt, ich, eigentlich meine ganzen Wortneuschöpfungen. Aber ich meine, ich bin das sind so, nur Syndrome. Nein, ich bin zwar anders, zum Beispiel von William Shakespeare zum Beispiel. Der hat ja bekanntermaßen 1200... Shakespeare. Peer us together. Naturally. Flames to dust. Love us to friends. Why do all good things come to no end bei uns? Kein Ende. Naja, gut. Aber zum Beispiel, William Shakespeare hat ja 1200 neue Worte sich ausgedacht. Und ich finde diesen Schaffensprozess einfach so gut. Also wenn er gerade nicht spricht, dann schaut er einfach irgendwo hin, wo gerade irgendwas flimmert. Nein, ja. Einfach ein leuchtender Bildschirm, muss er hingucken. Viel schlimmer, auf die Uhr habe ich geguckt. Aber es ist halt, weißt du, das ist viel schlimmer, wenn man sich auf die Uhr zu gucken, also ein relativ peinliches Syndrom. Ja. Das ist so ein bisschen... Das Stefan-Tietze-Syndrom. Sag's ruhig, wie es ist. Ja. Okay, nein, William Shakespeare hat 1200 neue Worte entdeckt. Und ich finde immer den Moment so magisch, wo er das erste Mal benutzt hat. Wo er das erste Mal gesagt hat, irgendwas, und die Leute einfach nur, what? Was war das? Aber es hat sich trotzdem aus irgendeinem Grund durchgesetzt. Trotzdem hatten die Leute Bock, es durchzusetzen. Genauso wie die erste Person, die irgendwie die Umarmung erfunden hat, wollten Leute einfach dann irgendwie weitermachen und sagen, hey, das ist echt eine total krasse Angelegenheit. Das hat sich über die ganze Welt verbreitet. Ja, oder Leute... Booster. Ich glaube, das Booster... Alter... Wir haben Folge 12 und das ist die Geschichte schon bestimmt zweimal erzählt. In Shakespeare. Oh Gott, ey. Alter, meine Zunge ist weg. Wanna boost your repetition? Booster! Du kannst Booster nicht sehr lange, man darf Booster, das ist ein cooler Advice, nicht länger als 10 Sekunden im Mund halten. Ich glaube, ich habe keine Zunge mehr. Verwandelt sich dann zu TNT. Ein bisschen problematisch. Es entwickelt sich so eine ganz Nitroglycerin oder so. Etwas, ja, Crystal Meth. Es ätzt einfach die Innereien weg. Ja, ja. Nein, aber um nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen nervös. Das Paulina Rudzinski-Problem ist folgendes. Paulina Rudzinski hat bei MTV Home immer Red Bull getrunken. Und irgendwann hat sie dann gesagt, so hey, an Red Bull geschrieben, hey, wollt ihr mir nicht Geld dafür geben, dass ich Werbung für Red Bull mache? Und es gab Geld. Weil ich trinke ja immer Red Bull. Und hat Red Bull gesagt, nee, du trinkst ja so oder so Red Bull. Ach, scheiße. Warum sollen wir dir noch Werbung Geld dafür geben, wenn du sowieso so oder Alter, so Werbung für machen willst? Wenn du schon einen Namen dafür hast, für dieses Problem, was du schon erkannt, analysiert und abgeschlossen, proaktiv bekämpft abgeschlossen, ja. abgeschlossen hast. Trotzdem hast du nichts dagegen getan jetzt, dass wir jetzt Booster-Werbung machen, obwohl wir eigentlich von denen gesponsert werden wollen. Ja, ich habe mich da ein bisschen in Sackgasse manövriert, das tut mir leid. Sackgassen, wer den präsentiert? Von Lidl, einfach mal ein bisschen... Sackgasse war auch so ein Wort. Kennst du das, wenn du als Kind... Ich glaube, ich sterbe heute. Was ist mit dir los heute? Du bist heute den ganzen Tag schon so ein bisschen... Jetzt mal ganz kurz, ich möchte mal ganz auf eine emotionale Ebene gehen, weil wir sind heute tatsächlich beide sehr emotional angespannt. Ich habe alles voller Booster. Und warum bist du heute so schlecht drauf? Ich bin gar nicht schlecht. Erzähl mal. Bin gar nicht schlecht. Was heute passiert? Heute Morgen... Weißt du, da bin ich in die Studio gekommen. Nein, ich bin durch die Tür und dann kam ein Eimer aus, wo Fische drin waren, ist auf mich runtergefallen. Und unter mir war so ein X. Und ich dachte mir, hey, das war so ein X aus Krepppapier da drauf. Ich will es abmachen, der Eimer ist auf mich runtergefallen. Dann gehe ich weiter, liegt eine Bananenschale, ich rutsche natürlich drauf aus. Und dann gehe ich weiter wollte ich die Tür aufmachen zum Autorenraum. Da ist die Türklinke natürlich unter Strom gesetzt. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Wurde wiederbelebt durch Booster Energy Drink. Boost your stories with Booster. Dann wurde ich wieder zum Leben erweckt. Alle waren schon so ein bisschen, oh Gott, der Scherz ist wohl bis ins Zweifel gegangen. Ich habe mich auf den Fußkissen gesetzt. Und es ging den ganzen Tag so weiter. Und dann fragst du mich jetzt ernsthaft, warum das nach hinten losgegangen ist. Also, natürlich ist man schlecht. Moment, ganz kurz. Ich dachte, du hast heute tatsächlich einen Fischwitz gemacht. Und ich dachte, du hast diese ganze Anekdote jetzt nur angefangen, um einen Fischwitz zu bringen. Dass du sagen kannst, morgen ist mir ein Eimer mit Fischen auf den Kopf gefallen. Apropos Fische, ist euch mal aufgefallen, dass man die nie länger angucken kann, ohne nicht seinen Mund dazu zu bewegen oder irgendwie sowas in der Richtung? Was war das immer für ein Fischgag, den ich gemacht habe? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich sollte mir aufschreiben. Ich möchte gerne hier an der Stelle mal eine Sekretärin. Wie heißt das? Stenografin hätte ich gerne. Die mir, die immer den ganzen Tag hinter mir herläuft und aufschreibt, was ich sage. Ich glaube, es kommt nämlich viel Grütz raus, wenn ich wirklich gute Sachen sagen sollte. Aber ich glaube, dass ich zwischen den Aufnahmeprozessen, also wenn wir jetzt die Aufnahme pausieren würden, würde ich sehr schlaue Sachen sagen. Und das sind die Momente, die hätte ich gerne aufgeschrieben, damit ich sie dann in wichtigen Momenten hätte sagen könnte, zum Beispiel. Ja. Wenn es drauf ankommt, kannst du es nicht. Jetzt ist gerade. Ich habe Auswurf. Ich habe Husten und was Auswurf. Was ist denn hier los, ey? Ich weiß nicht, kann es nicht wahr sein, dass du jetzt hier komplett... Ist es die Luft? Ist es Booster? Ich weiß es nicht. Stefan macht ja gerade den Uwe Barschel und ich muss versuchen, die Situation noch irgendwie zu retten. Du hast ja gerade voll die Heike Mackert und ich weiß auch gar nicht, was soll das denn? Immer der Namensbattle. Naja. R2D2 hat auch keine Meinung zu gar nichts. Ich finde es immer erstaunlich, dass so ein Charakter wie R2D2 eigentlich durch 6 Filme durchgeschleppt wird, obwohl er nie wirklich, ich bin allen mal den Arsch gerettet zwischendurch, er ist schon wichtig für die Story. Er ist auch ein Charakter, den man entwickelt, wenn man nicht weiß, scheiße, wie kommen die Helden jetzt aus dieser Story heraus? Wie mache ich weiter? Du bist eigentlich der professionellste Moderator, den ich je gesehen habe. Mitten im Reden kriegst du eine Mail, pausierst, liest sie, löscht sie und machst dann weiter. Ich habe sie in den Papierkorb geschoben und habe aber schon Mute gedrückt, damit es nicht wieder passiert. Verstehe, sehr gut. Nee, aber es ist so ein Charakter, glaube ich, den man erfindet, einfach aus Not. Aber ja. Nicht weiß, wie kriegt man die Leute jetzt wieder aus der Schlinge raus. Ja, es ist ja, so, also Filme sind ja wahnsinnig gut durchdacht, ne? Und jeder Satz, jede Figur dient irgendeinem Zweck, bringt die Geschichte voran, bringt irgendwie die emotionalen Themen irgendwie weiter. Verkörpert und so. Irgendwie aber, eine bestimmte Denkweise. Ja, genau, es bezieht irgendwo Positionen und mit denen kann sich der Zuschauer identifizieren und sagen, die Position verstehe ich. Aber es gibt manchmal auch so Figuren, die genau das überhaupt nicht tun. Die einfach, also zum Beispiel. Jaja Binks. Also wir sind nur in einem Kosmos gerade. Ja, genug. Aber zum Beispiel, wenn man mal einen Film drehen würde, genug. Wo Figuren vorkommen, die eigentlich nicht vorkommen sollten. Irgendwie so der minder bemittelte Bruder Lenny von dem Helden, der einfach mitkommt auf die Heldenreise, aber den man eigentlich nicht so wirklich braucht und der eigentlich keine Stimmung hat und auch wo der Regisseur irgendwann am Set sagt, ja, pass mal auf, Lenny. Ganz kurz, warum haben wir dich nochmal? Was genau ist deine Funktion? Was genau warst du denn nochmal dabei so? Also wirklich, wenn am Ende irgendwie der Held an der Klippe hängt und den Bösewicht gerade an der Hand packt und Lenny steht daneben mit seinem Smartphone. Und lacht. Und macht und so, ein Selfie. Und man guckt sich Katze wieder, macht ein Selfie. Ja, dann denkst du einfach, wer genau war das nochmal ganz genau? Ganz kurz, warum stehst du jetzt genau da an der Schlüsselszene? Ja. Ja, ich glaube auch, dass manchmal sind das so Gefallen, die Regisseure oder Drehbuchautoren irgendwelchen Freunden tun. Irgendwie beim Pokern irgendwie alles verloren. Ja gut, komm. Ich baue dich einen Film ein, okay? Gut, du bist Lenny und machst ein Selfie. Oder halt Szenen, die vergessen wurden, rauszuschneiden. Einfach, man hat irgendwie groß vor dem großen Endkampf noch eine Szene, wo der Held sich über eine Zeitung kauft oder so. Oder nach dem großen Kampf, wo er schon lange tot war eigentlich. Kauft sich nur eine Zeitung. Irgendwie so. Und der Zuschauer, Moment mal. Und am Ende wird es von allen Kritikern so als super cool gefeiert. Ja, genau. War ein Fehler. Also die innovative Erzählweise, nee, es hat einfach nur ein Fehler. Ich glaube auch bei Pulp Fiction, es ist einfach ein Schnittfehler. Die haben irgendwann aus Versehen die Chronologie durcheinander gebracht und hatten einfach keinen Bock mehr, das nochmal neu zu sortieren. Die haben einfach so das Projekt in das Schnittprogramm geladen und so gelassen. Ja, genau. Einfach. Die haben auch genau in der Reihenfolge gedreht. Und es war einfach so, in 5 Minuten muss der Film raus. Bist du Fuck fertig? It. Ja, guckt's euch mal an. Und dann ist Booster ist umgekippt, hat die Tastatur geschrottet. Booster, ja, okay. Hat aber den Booster Film hat den Film gemacht. Gerettet. Im Endeffekt tatsächlich. Hat Booster Energy Booster Drink. Hat den Film Boost your film. Einfach so 18 Minuten Pause. Einfach so ein Gag und dann 18 Minuten Pause. Hört ihr das? Das war John Cages 4 Minuten 33. Kennt, ganz kurz für die Hörer. Es ist wirklich spannend. John Cage ist ein Musiker, ein Künstler, der ganz tolle Ideen immer hat. Und zwar hat er, das nervt so krass. Stümperhafteste Zusammenfassung des Lebens eines Künstlers. Also, Wolfgang Amadeus Mozart, der hatte immer relativ gute Ideen. Also, ja, ich glaube auch, dass der nicht so gute Ideen hatte. Mit ganz guten Ideen. Ich bin wie so ein ADHS-Kind, jetzt fällt mir was zu Mozart ein. Mozart hat zum Beispiel mal ein Lied gehabt, muss ich kurz sagen. Leck mich im Arsch, heißt das. Das war der Punk der damaligen Zeit, also ganz kurz. Das stimmt wirklich. Ja. Jedenfalls John auch Cage. Auch so ein TV-Total-Nippel später dann. Back to John Cage. John Cage ist jemand, der hatte ganz interessante Ansätze, um an Musik zu gehen. Hat auch ganz neue Ansätze. Und einmal hat er... Und der beste Leiter. Gag des Podcast-Ufos geht an... R2D2! Jedenfalls hat er ein Stück, das heißt 4 Minuten 33, wird mit Orchester inszeniert und dann kommt er, er ist quasi der Dirigent, kommt nach vorne, fängt an, anzuzählen. Ein ganzes Orchester hat vorher die Instrumente gestimmt, muss man sich vorstellen, alle in Erwartungshaltung. Oh, John Cage präsentiert sein neues Stück, 4 Minuten 33, was ist es? Klingt spannend. Er zählt an und es passiert nichts. Niemand spielt 4 Minuten 33 lang, genau, spielt niemand. Mhm. Der Dirigent dirigiert aber trotzdem, er dirigiert die Pausen. 4 Minuten 33 lang passiert nichts. Und er blättert auch sogar die Notenblätter um und alle, irgendwann kippt auch die Stimmung des Publikums so langsam, wenn nichts mehr passiert. Und was viele jetzt nicht sehen, Florentin ist der schlechteste Co-Moderator. Er zeigt mir die ganze Zeit an, dass ich die Geschichte bis zum Ende bringen soll. Weißt du was, fick dich. Aber die viel interessantere Geschichte finde ich ja, das Hummeln. Das ist nicht interessant. Du hattest doch, Du warst doch mal... Du hattest doch ein Abenteuer mit der Polizei letztens. Das war auch die Stümperhaft, das ist Anmoderation irgendeiner Geschichte. Du warst doch neulich abends mal weg. Wo warst denn du? Hm? Erzähl doch mal. Wer hat dich denn gefragt? Niemand? Hm? Du warst gar nicht. Du hattest doch letztens ein Erlebnis, oder? Das stimmt. Dir ist doch letztens was passiert. Mich hat auf der Arbeit die Polizei angerufen. Plötzlich. Hm. Und ich dachte, ach du Scheiße. Ist es ein Scherzanruf? Erstmal habe ich gelacht, möglichst cool zu wirken. Wenn jemand sagt, ja, hallo, hier ist die Polizei in Köln, dann sagt man... Erstmal laut lachen. Erstmal 3 Minuten lang laut lachen. Erstmal muss man davon ausgehen, ist es Marco Fono, diese Scherzanrufseite? Ist es was anderes? Will ich mir verarschen? Erstmal musst du cool rüberkommen und so tun, als klar, du weißt, dass jemand dich verarscht. Du musst aber gleichzeitig auch so tun, souverän rüberkommen, dass wenn wirklich die Polizei dran ist, du nicht der völlige Idiot bist. Du musst zweigleisig fahren. Ja. Hallo, ist der Stefan? Ist er der Stefan Tietze? Ja, ist korrekt. Habe ich korrekt gesagt. Das würde ich auch so Kumpels sagen, die Scherzanruf machen. Würde ich aber auch so Polizei sagen. Ist korrekt. Dann hat er gesagt, ja, das ist so. An ihrem Auto hat sich ein LKW festgefahren. Da dachte ich mir, okay, Scherzanruf wäre ein bisschen crazy. An ihrem Auto hat sich ein LKW festgefahren. Der kommt da nicht raus, die müssten es wegfahren. Sind die denn in der Nähe? Dann dachte ich mir schon, okay, es ist wirklich die Polizei, weil niemand würde sowas als Scherzanruf machen. Das ist ja, also niemand denkt so eine Geschichte aus. Und dann war es so, dass ich einen LKW, ich habe auch sehr blöd geparkt, muss man sagen, aber der Polizist hat betont, dass es nicht an mir lag, dass der sich festgefahren hat. Also er hat gesagt, er weiß, dass es dir wichtig ist, natürlich parken Sie richtig, so als ob ich schon 1000 Mal irgendwie angerufen habe und gefragt habe, parke ich richtig? So hat er gesagt. Natürlich, Sie, es ist nicht Ihr Problem. Hey, hören Sie auf zu weinen. Es ist nicht Ihr Problem. Und dann, ich dachte mir, puh, Gott sei Dank, da hat sich aber wirklich ein LKW dann so festgefahren. Das war eine Kurve, ich habe so eine L-förmigen Einbahnstraßenkurve geparkt. Und ist schon verständlich, dass sich da jemand festfahren kann. Sind sinnbildlich für dein Leben? Ich bin eine L-förmige Einbahnstraße. Ich glaube, das ist auch der Titel einer Autobiografie, oder? Die L-Form ist in der L-förmigen Einbahnstraße geparkt. Und weiter bitte? Und das Ende der Geschichte ist dann, dass ich nicht kommen musste, weil sie den LKW so wegfahren konnten. Aber finde ich ganz gut, diesen positiven Polizisten, immer versucht nur was positiv zu sagen. Ja, sie haben 4 Leute ermordet, aber sie haben sehr gut getroffen. Das habe ich selten gesehen. 5 Schüsse, genau 4 Tote. Genau ins Herz, genau ins Herz. Einmal genau in den Kopf, das Gehirn war weg. Wow. Ja. Applaudiert. Aber es ist aber auch so, immer wenn ich die Polizei sehe, wenn ich auf der Autobahn fahre oder normal über die Straße gehe, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas falsch mache, wenn ich die Polizei sehe. Man hat immer das Gefühl, man muss sich selber kontrollieren, gucken, was man gerade falsch macht. Ob man was falsch macht. Ja, wir haben heute mal die Top 5 aufgestellt. Nee, ganz kurz. Hast du gute Geschichten mit der Polizei? Überhaupt nicht. Ich bin komplett gesetzestreu. Ich habe noch eine Geschichte. Oh. Ich wurde fast festgenommen. Ja, dann hau rein. Ich bin über eine rote Ampel gegangen. Pointe verraten. Ich komme gleich wieder. Ich bin über eine Ampel gegangen und über eine rote und dann waren auch Kinder. Da dachte ich mir, also ja gut, das werde ich nicht tun. Habe trotzdem gemacht. Dann ist die Polizei hinter mir gerannt. Ich erzähle es ein bisschen schneller, damit es schnell vorbei ist. Weil die auch schnell gerannt sind. Wahrscheinlich wieder diesen ungeduldigen Blitz. Nein, überhaupt nicht. Blick in den Augen. Überhaupt nicht. Ich habe die Geschichte nur schon 8 Mal gehört, aber hau rein. Und dann war ich aber relativ schnell bei mir zu Hause, bin durch die Wohnung gegangen. Aber hinter mir, das habe ich halt nicht gemerkt, weil ich Kopfhörer im Ohr hatte, ist sehr schnell die Polizei hinter mir hergerannt. Die sind halt mit Blaulichtern um die Ecke gefahren, sind ausgestiegen, um mir hinterher zu sprinten, weil die gesehen haben, dass ich schon mein Haus erreicht habe. Wollten mir aber unbedingt noch die 5 Euro wegnehmen. Da haben die sich in die Tür reingeschmissen, die gerade so Zufallen war. Er hat sich eine Polizistin reingeschmissen. Ich völlig verwirrt, völlig Hände hochgerissen. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ganz kurz, Sie sind über Rot gegangen. Ich brauche 5 Euro von Ihnen. So, das war halt die Pointe. Aber finde ich aber auch gut, wenn du den besten Polizeifluchtskandal aller Zeiten begangen hättest, ohne es zu merken. Ohne es zu merken. Genauso wie wenn du aus dem Gefängnis ausbrichst, ohne es zu merken. Ja, ich habe nur einen Spaziergang gemacht. Hey, ganz kurz, war ich bei Burger King. Sorry, Leute. Tut mir echt leid. Aber ich hab sie gesehen. Da war kein Schild irgendwie. Also, den größten Mord unwissend begehen. Ja, genau. Ich wusste nicht, dass der Diabetiker ist. Halloween. Dass die Kinder an Halloween Diabetiker sind. Wenn man den Kontext nachreicht. Wenn man merkt, der Gag kommt nicht. Und dann wenn der Kontext zur Pointe wird. Ui, das ist ein schönes T-Shirt. Die großen fünf. Du wolltest jetzt die großen fünf machen. Ja, die großen fünf Tipps, wie man sich nicht in Gespräche einklingt. Mit Florentin Will. Platz 1. Platz 1 an. Und wir werden immer schlechter. So die antiklimaktischen. Jeder kennt die Situation, deine coolen Freunde unterhalten sich gerade über irgendwas. Hey, habt ihr schon das neue Bibis Beauty Palace Video gesehen? Habt ihr schon den neuen Bibi Blocksberg Skandal mitbekommen? Irgendwas und man versucht selber in das Gespräch mit reinzukommen. Habt ihr schon die neue Folge Maybrit Illner geguckt? Hat das jemand gesagt? Habt ihr schon die neue Apothekenrundschau gelesen? Ja. Habt ihr schon die neue Staffel von ach komm, Alarm für Cobra 11. Einfallen. Alarm für es kann hey, nicht sein, dass ihr keine du kannst doch nicht in meine Pointen rein. Das sind die Pausen, in die ich. Das würde auch lustig sein. Das ist doch keine sein. Pause, Mensch. Das sind die Pausen, die ich nachher rausschneide. Ganz kurz, du hast in meine Pointe reingesprochen. Das sind die No-Gos. Die großen fünf Podcast-No-Gos. Ja, okay. Ihr hört, machen wir die fünf Podcast-No-Gos von mir aus. Kein Problem. Wir haben sogar die besten zehn Podcast-No-Gos. Wir können die besten 20 machen von mir aus. Die haben wir schon in diesem Podcast versteckt. Ja, genau. Wer sie findet, kriegt ein T-Shirt von Florian. Genau, wir müssen jetzt noch die Timecodes angeben. Genau, schreibt uns die Timecodes der 10 größten Podcast-Sünden dieses Podcasts in die Kommentare bei Watch. Wer das herausfindet, kriegt ein T-Shirt, ein bereits getragenes T-Shirt von Florentin Will geschenkt. Das wir beide getragen haben. Okay. Alles klar. Wieder Freunde? Komm. Tut mir leid, dass ich nichts falsch gemacht habe. Tut mir leid, dass ich in eine Pointe reingeredet habe. Wir sollten auch keinen Top... Ganz kurz, wir sollten das auch... Nimmst du wieder auf? Ich nehme den ganzen Tag auf. Wir sollten das nicht Top 5 nennen. Es gibt schon viele Top 5. Wie sollen wir es denn dann nennen? Top 4. Wir sparen uns weniger Arbeit, haben den Namen verändert. Super gut. So, jetzt kommt unsere Rubrik, eine unzusammenhängende Liste von Dingen, die ihr in gewissen Situationen tun sollt. Und die es in keinem anderen Podcast gibt. Die es in keinem anderen Podcast gibt. Und zwar heute mit den Themen, wie ihr euch auf gar keinen Fall in ein Gespräch einklinken könnt. Platz 5 bei Florentin. Ich bin halt ein bisschen neben der Spur, es tut mir leid. Warum? Was heute Morgen passiert? Du bist ins Büro gekommen. Nein, ich bin eben nicht ins Büro gekommen. Wird zugesperrt. Also, die Top 5 Ideen, wie ihr euch in ein Gespräch einklinken wollt. Auf Platz Nummer 5 bei mir, Magazine. Niemals über Magazine reden. Die Leute lesen keine Magazine mehr. Letztens hatte ich mir tatsächlich, also, ich muss jetzt zu weit ausholen. Okay, bei mir auf Platz 5, nichts sagen. Wenn man nichts sagt, kommt man nicht ins Gespräch. Ist selbsterklärend. Ich denke, das schafft ihr auch alleine. Florentin, Platz 4. Ja, aber kennst du so Leute, die auf Partys, die schüchterne Leute versuchen, mit ins Gespräch einzubauen, die dann so sagen, Stefan, du hast ja dazu noch gar nichts gesagt. Wo ich immer denke, hallo? Ist auch, brauchst ist du einen Booster oder was? Ist auch gemein, um schüchterne Leute ins Gespräch zu holen. Ja. Hör mal, Sven, du hast heute noch gar nichts gesagt. Ja. Es hilft aber auch nicht. Vor allem, das ist die schlechtestmögliche Einleitung. Was soll er du sagen? Du hast noch nichts gesagt. Was soll er sagen? Hab ich vergessen. Ja, das weiß die schüchterne Person sehr gut, ja, genau, dass sie nichts gesagt hat, weil das ist ihr konstantes Problem. Das ist genauso, wie wenn man jemanden sagt, der ein rotes Gesicht hat, so, du hast ja ein ganz rotes Gesicht, was ist denn los? Das ist genau das Gleiche, das stimmt, das hast du recht, das ist beides sehr schlimm. Es ist wirklich beides sehr schlimm. Platz 5 ist bei mir jedenfalls nichts sagen. Also wenn man nichts sagt, kommt man auch nicht ins Gespräch. Aber man darf auch Leute nicht ins Gespräch holen. Also ne, die Intention dahinter auch ist als, natürlich... Auch als Podcaster nicht. Man sollte versuchen, den anderen nicht ins Gespräch zu holen. Das ist der Sinn. Die Intention dahinter ist natürlich edel. Du hast Podcasten soeben durchgespielt, glaube ich. Die Intention dahinter ist natürlich edel, dass man sagt, man möchte schüchterne Leute ins Gespräch involvieren. Aber es klappt erstens nicht und zweitens... Platz 4 bei mir, schlechte Themen. Mit dem Wetter zum Beispiel kann man niemanden begeistern. Oder über Tod. Tod zum Beispiel ist kein gutes Thema, um in ein Gespräch zu kommen. Gerade wenn es, auch auf einer Beerdigung. Auf einer Beerdigung ist Thema Tod ein sehr gutes Thema, um ins Gespräch zu kommen. Sonst eher unpassend. Florentin mit seiner Nummer 4. Nummer 4, Dinge wiederholen. Es gibt immer Leute, die im Gespräch sind und einfach Dinge wiederholen, die andere Leute sagen. So, ey, Alter, letzten Samstag war ich aber echt beim Fluss und hab mir einen Stein das habe ich gerade gesagt. Geholt und dann die andere Person so, am Samstag, ja. Ich auch. Gucken alle die Personen an und so, ja. Ja, ja. Vor allem, wenn man voll die weirde Story erzählt. Ja, mir ist ein Baum auf den Kopf gefallen. In dem war ein Biber. Und dann ist ein Boot gekommen und hat den Biber mitgenommen. Und dann sind sie weggefahren. Dann kam die Biberpolizei. Und wenn der andere dann sagt, ja, das ist mir auch passiert. Das ist mir auch passiert. Nein. Nummer 3 bei mir ist Lachen. Bei mir ist auch Lachen. Nummer 3 ist Lachen bei mir tatsächlich. Ich hab's just made it up. Also crazy. Lachen in ein Gespräch zu kommen, ohne wirklich was beizutragen, ist nicht gut. Ich habe noch keinen Grund. Dafür kamen mir die Don't drink and podcast. Don't boost in podcast. Ja. Entschuldigung, wir haben uns gerade einen anderen lustigen Podcast angehört. Also Nummer 3 bei mir ist Lachen. Lachen kommt man einfach nicht in Gespräche. Du weißt, es ist ein Problem, weil wir eine Top 5 darüber machen, über die Situation, die wir haben, dass wir das Problem haben, dass wir nicht ins Gespräch kommen und eine Top 5 darüber machen, wie man es nicht machen sollte, und das haben wir offensichtlich keine Kompetenz dafür. Deswegen auf Platz 2, bei dir? Etwas runterwerfen. Also das versucht man ja oft ist ja tatsächlich in Gespräche kommen ein physischer Akt. Ja? Also du musst irgendwie in den Gesprächskreis reinkommen. Bei mir ist auch ganz kurz ein physischer Takt, anfassen. Leute anfassen und so versuchen ins Gespräch zu kommen. Ja. Ist aber ungefähr das Gleiche. Ja, aber also zum Beispiel, man kennt den klassischen Kreis, ja, in dem irgendwie Leute reden. Und in dem ich drin bin in allen Kreisen und Breakdance. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte und Breakdance. Genau. Und dann irgendwie die Strategie ist, man wirft irgendwas runter, irgendwie einen Stein, einen kleinen Stein, irgendwie ein Kind, Papier. Ja, ein Baby. Ein Kind, eine Gurke, irgendwas, was man gerade parat hat. Und dann Opossum. Muss man so sich, oh, Entschuldigung, kann ich ganz kurz durch? Kann ich ganz kurz Opossum aufholen? Kann ich ganz kurz meine Maus aufheben? Mein Furby. Es wird nicht besser. Mein Furby. Kann ich ganz kurz meinen Tamagotchi aufheben? Ja. Tamagotchi. Alle meine Witze sind nur Variationen. Ja, sind Variationen von Tamagotchis oder Furbys. Ja. Dann hebt man den auf und dann ist man physisch zumindest schon mal im Kreis und kann dann sagen, Leute, verrücktes Footballspiel gestern, oder? Und dann sowas weiter. Und dann weiter. Ja. Wo du auch gerade sagst, das ist auch so ein, wenn du Football sagst, denke ich immer, du hast diesen Witz gerade aus dem amerikanischen Podcast geklaut. Der gesamte Podcast ist aus dem Podcast geklaut. Ja, jetzt, das stimmt schon. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Also, du hast mir mal, du fängst ja oft an zu erzählen, dass wir so eine Sound-CD aufnehmen wollen, mhm. wo wir alle Sounds drin gemacht haben und die selber auf On-Air aufnehmen. Also, wir wollen Geld damit verdienen, dass wir Soundeffekte produzieren, Beispiel, die wir dann verkaufen. Der Doppler-Effekt. Ja. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sowas. Ja. So, dann hast du mir ein paar Podcasts genannt, die gut sind, die ich mir anhören kann. Mhm. Und es waren 1000 Podcasts zur Auswahl. 1000 Podcasts. In jedem einzelnen Podcast kommt dieser Gag vor. 1000 Podcasts waren zur Auswahl. 1000 Sendungen. Jeder dieser Podcasts, den gibt es schon jahrelang. Ich höre in eine zufällig random rein. Es war noch niemals irgendwie die erste. Es war von einem Podcast willkürlich die 25. Folge oder so. In Minute 3. Und in Minute 3, der Gag ist. Dann, hey, wie läuft es eigentlich mit deiner Aufnahme-CD, wo wir alle Songs, wo wir alle Sounds aufnehmen? Ist eine Minute 3. Welcher Podcast ist das? Comedy Bang Bang. Wirklich? Eine willkürliche Folge. Ich gehe jetzt eine Minute, ich höre das gerade erst, fange mich an einzuhören und der erste Gag, den die im Laufe des Podcasts machen, war diese scheiß CD, von der du immer redest. Und dann, was noch alles geklaut? Unsere Studio-Deko. Unsere Mikros. Ja, die Studio-Deko. Was ist doch von uns, Florian? Die Studio-Deko ist geklaut. Ich habe null Vertrauen mehr in dich. Die Studio-Deko ist aus Starlight Express geklaut. Es tut mir leid. Das war die Star mit den Was, mit den das Rutschen gibt's schon? Den ganzen, ich dachte, es wäre mega innovativ, dass wir mit Pyrotechnik auf Rollschuhen hier rumlaufen. Nein, überhaupt nicht. Und diese albernen Kostüme. Ich dachte, das wäre innovativ. Nein, es ist überhaupt nicht innovativ. Und sieht doch auch niemand. Warum haben wir denn diese Kostüme an? Das ist aber echt lame, dass du mich jetzt hier komplett einfach vorführst. Das hast du schon so aufgemacht bei mir. Das entwickelt sich jetzt gleich jetzt in einem handfesten Streit, mein Lieber. Wir haben jetzt hier gleich ein richtiges Problem, mein junger Mann. Wir kriegen hier gleich ein Problem. Wir kriegen hier gleich ein richtiges Problem. Das sind so Sätze, die Eltern zu ihren Kindern sagen. Auf Platz 5 und auf Platz 4. Legt das weg. Auf Platz 3, der Top 5, der besten Top 3, die wir jemals versaut haben. Stefan, bitte. Es fühlt sich gerade echt an wie Rock Bottom. Wir sind hier in so einem schäbigen Studio. Nebenan nimmt irgendeine schlechte Studentenband irgendwie schlechte Songs auf. Die Decke bricht fast durch. Die Decke überall Schimmel fast an den durch. Wänden. Wir haben irgendwelche billigen Energy Drinks. Hey, ich habe glaube ich seit drei ganz kurz, Jahren. Das nimmst du zurück. Es ist Booster Energy Drink. Ich habe drei Booster Jahren Booster Energy Drink. Das ist doch scheiße hier. Was ist das für eine fucking Geschmacksrichtung? Hey. Greengrass. Ich habe seit drei Jahren keinen Energy Drink mehr getrunken. Probier mal bitte die andere. Probier mal Thunderstorm. Mann, ich will die andere Dose jetzt nicht aufmachen, weil das Zeug echt ätzend ist. Das ist echt. Nee, ich trinke da nicht aus deinem AIDS-verseuchten Scheiß da. Hattest du mal einen Tiefpunkt? Tatsächlich in deinem Leben hattest du mal wirklich einen Punkt, Also du bist noch relativ jung und du hast, ich glaube, jetzt ein relativ gutes Leben geführt bis dahin. Du hast einen guten Job bekommen, deinen Traumjob mehr oder weniger. Traumjob. Schon relativ Traumjob. Vom Start ab. Star Wars. Mir geht's ähnlich. Ich habe tatsächlich, also ich glaube, das hängt auch damit zu tun, dass wir relativ wenig zu erzählen haben. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich andere Podcasts anhört, was andere Leute schon für einen Scheiß durchgemacht haben. Die haben auch noch so Sauf-Stories zu erzählen und die haben aber auch dann so ein Leben hinter sich, wo sie ganz viel gemacht haben, schon und sehr viel gescheitert sind und so. Das sind auch Comedians. Das sind oft sehr tragische Persönlichkeiten, die schon sehr viel Scheiße getreten sind in ihrem Leben und dementsprechend zu viel zu erzählen. Wie haben wir nicht? Nee, aber wir sind ja auch tatsächlich komplette Langweiler. Also ja, beide. Also tatsächlich, wie sieht für dich ein schöner Abend aus? Also wenn du sagst, oh, das war echt ein schöner Abend, wie sieht es für dich aus? Ich sitze zu Hause und gucke mir was auf Netflix an. Und wenn ich Glück habe, kommt mein Essen pünktlich, sonst dreh ich durch. Aber auch nicht wirklich, dass es interessant wäre zu erzählen, sondern ich reg mich auf, sag mal kurz, ach Mensch, ist es zu spät gekommen. So. Das sind so das emotionale Highlight. Aber geht mir ganz genauso. Ein schöner Abend ist für mich, wo ich um 20 Uhr da sitze und sage, Alter, ich habe jetzt 6 Stunden lang einfach Zeit. Ja. Gut, aber ich glaube, als Comedy-Typ ist man eigentlich, kann man das Charakter nicht beschreiben, sagen, dass man eher der Einzelgänger ist? Ja, kann man. Also es gibt ja so die Theorien, dass man, sag ich mal, humoristisches Geschick aus, sag ich mal, einer gewissen Verletzbarkeit generiert. Dass man halt mit Humor viele Dinge auf Abstand halten kann und alles irgendwie relativiert und einfach sagen kann, man macht sich drüber lustig und muss sich nicht tatsächlich damit beschäftigen. Es ist so wie so ein Wegstoßen von sich, weil man irgendwie immer die Möglichkeit hat, es irgendwie in einem anderen Kontext zu sehen. Deswegen hat man immer die Möglichkeit, irgendwie Dinge nicht ernst nehmen zu müssen. Humor ist auch immer Distanz. Also genau, du kannst Humor ist nicht über Dinge lachen, wenn die dich emotional berühren. Und du kannst aber im Gegenzug auch emotional Dinge auf Abstand halten, indem du über sie lachst, weil dann schaffst du die Distanz, die du eigentlich auch verbrauchst. Das ist auch so ein Ding, so eine Win-Win-Situation. Du lernst sehr gut, Dinge auf Abstand zu halten. Wirst halt nur zum Soziopath. Ja, natürlich. Wenn du dann mal Dinge nicht auf Abstand halten möchtest, dann fällt es dir vielleicht schwer, weil du halt nicht Es fällt halt wie so ein Stein auf dich herab, den du lange Zeit mit der Macht über dir, mit der Macht des Comedy. Das ist ein sehr gutes, das ist die beste Metapher, das ist die ich jemals... Metapher, und es haben ein paar Leute gehört. Wenn man gute Dinge erzählt und es hören ein paar Leute, immer so ein Jackpot. Ja, ja. Moment. Yes. Und genau, irgendwann fällt diese Macht halt, weil du halt irgendwie wirklich gerade verletzbar bist, auf dich herab, umso härter. Mhm. Und dann wirst du hart getroffen. Ja, und vor allem, du hast auch nicht die richtigen Werkzeuge, um mit jemandem klarzukommen, der nah an dich rankommt. Also ich vergleiche das gerne mit Pfeil und Bogen. Als Comedian bist du gut mit Pfeil und Bogen. Du kannst sehr gut Dinge bearbeiten, die weit weg sind. Aber sobald jemand nah an dich rankommt, hast du nicht die Waffen, um damit tatsächlich umzugehen. Wenn ich jetzt nah zu dir rankomme und frage, wie sieht es in deinem Liebesleben gerade aus? Ja. Dann stehe ich und dann springen wir an waffenlos. Ich entwaffne, kann ich nicht drüber reden. Was mache ich gerade? Obwohl, das stimmt nicht. Ich könnte über mein Liebesleben distanziert sprechen. Also indem ich mich entweder drüber lustig mache oder indem ich irgendwie, sag ich mal, eine analytische Position einnehme und versuche zu analysieren. Wenn ich aber so ich kann nicht wirklich persönlich. Wenn ich so einen Markus-Lanz-Typ dann raushängen lasse und sage, nee, komm, lass mal den Humor jetzt beiseite. Sag mal wirklich, wie siehst du wirklich bei dir aus? Darunter ist und irgendwann hast leer. Du keine Chance mehr. Nee. Und es ist leer und der trifft genau bei dir rein. Ja. In die Seele. Aber ich glaube, dass Menschen tatsächlich so aufgebaut sind. Also wenn du mich fragen würdest, wie ist für dich ein Mensch aufgebaut, würde ich die Metapher des Donuts wählen. Also viele Leute denken ja immer so, sie sind... ich bin donutförmig. Genau. Du bist, ich was du isst. Ist das da tatsächlich ich habe einen birnenförmigen Körper. Aber ich bin Birne, in Wirklichkeit Donut. In einem Donut drinsteckt. So Donut mit Birnenfüllung ist die perfekte menschliche Analogie. Viele Leute denken ja, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dann trage ich irgendwie eine Maske. Aber eigentlich bin ich jemand ganz anderes. In meinem tiefsten Inneren bin ich eigentlich so, keine Ahnung, ich helfe jetzt dem nicht. Aber eigentlich bin ich schon sehr hilfsbedürftig. Immer so diese Entscheidung zwischen. Also ich glaube, die meisten Menschen haben so ein Persönlichkeitsmodell von so einer Nuss, die eine Schale hat, aber die einen Kern hat. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ein Donut ist in der Mitte leer. Es gibt nur die Schale. Und das heißt, wenn die Leute dich näher kennenlernen, stoßen sie auf die langweiligste Person. Auf die Leere. Nein, da ist gar keine Person. Es ist Leere. Man besteht nur aus Maske. Die Maske ist realer. Du bist nur die Rolle. Ja, genau. Du wirst zu dem Rahmen, den du dir gebaut hast. Genau, man ist nur der Rahmen. Es gibt keinen Inhalt. Warst du es immer schon? Bist du auf die Welt? Ich glaube, jeder Mensch ist so. Ich glaube, jeder Mensch ist in einer gewissen Weise so. Machst du dir manchmal Gedanken, warum bin ich jetzt in der Comedy gelandet? Warum war ich plötzlich... Ja, natürlich. Stellst du diese Frage häufiger? Und also ich mir zum Beispiel sehr oft. Ja. Und dann frage ich mich, warum ist das so gelaufen? Ich versuche immer eine Erklärung meiner Vergangenheit zu finden, aber es ist nicht so einfach. Nee, ist nicht so einfach. Aber ich glaube, also wenn du dir einen Donut anschaust, wenn ich jetzt einen Comic über einen Donut... Ich finde es toll, wie diese Metapher strapazierst. Also wenn ich einen Comic über einen Donut schreiben würde, dann würde ich sagen, der Donut hat ein Problem damit, dass er ein Loch hat. Das ist so das Problem vom Donut. So, er geht durch den Alltag und denkt sich, ein Loch eigentlich. Aber Moment, ganz kurz, aber er charakterisiert sich ja selber durch dieses Loch. Ja, aber nee, das wäre der Donut am Ende der Geschichte. Der Anfangsdonut, der ein Problem hat, der nicht mit sich selbst als Person klarkommt, der beschwert sich über sein Loch. Am Ende steht dann der Wandel durch das ganze Abenteuer. Er trifft andere Verbündete und kämpft gegen Monster. Und am Ende akzeptiert er sich so, wie er ist. Aber ich glaube... Es ist ein komischer Donut, von dem wir da sprechen. Es ist ein sehr spezieller Donut. Also, er kämpft gegen Orks. Hirnfüllung ist tatsächlich er schon recht weit Orks. Weg. Aber tatsächlich... Also, wenn du das mal auf die Menschenmetapher überträgst, glaube ich, dass viele Menschen diese Leere in sich spüren und versuchen, sie durch irgendwas zu ersetzen. Dass sie sagen, eigentlich bin ich ein sehr tiefgründiger, spiritueller Mensch, ja, ich habe einen tiefen inneren Kern. Ja. Also diese Idee der Vielleicht Seele. Das ist so eine Art Schauspieler. Also ich glaube, das ist auch bei Schauspielern so, die dann halt immer, ich glaube, die sind da drin auch so eine Art Loch und immer so, also man nimmt so Rollen an. Ja, genau. Aber ich glaube, die Rolle ist echter als du selbst. Die Maske ist realer als du selbst. Ja. Du bist die Maske. Es gibt nichts darunter. Und das ist eigentlich der wahre Weg zur Selbsterkenntnis. Meiner Meinung nach, wenn man das mehr oder weniger akzeptiert, dass es eigentlich nichts anderes gibt. Weil bei vielen Leuten ist es ja so, ja, ich bin dann eigentlich bin ich ja jemand ganz anderes. Und wenn ich nach Hause komme, dann nehme ich meine Maske ab und sage, nee, du hast nur eine andere Maske auf. Du bist halt wie so ein Donut, der sich in alle Richtungen abschirmen kann. Du bist ja kreisförmig. Aber redest du nur vom Comedian? Du redest nur vom Comedian, nicht jetzt von normalen Menschen. Ich würde sagen, Comedians sind da in der Hinsicht... Extremer. In gewisser Weise extremer vielleicht. Beziehungsweise die haben das, glaube ich, eher verstanden. Die sind eher zynisch, dass sie sagen so, eigentlich... kann man sich nur drüber lustig machen oder eigentlich ist Humor eine gute Möglichkeit, weil im Endeffekt gibt es überhaupt nichts zu kaschieren. Ich habe mal gelesen, dass Comedians, speziell Comedians, sehr bipolare Persönlichkeiten haben oder oft eine bipolare Persönlichkeitsstörung. Heißt, dass sie entweder Dinge sehr, sehr, sehr schnell sehr glücklich macht oder auf der anderen Seite, dass sie sehr schnell sehr depressiv sind. Das ist bei mir tatsächlich das genaue Gegenteil. Dass sie dazwischen nicht viel kennen. Ja. Aber würdest du dir eher ein Leben wünschen? Dass ist es bei dir so? Ganz kurz. Nee, ich glaube, bei mir ist es eher das Gegenteil. Was ist das Gegenteil davon? Dass ich, sag ich mal, die ganz krassen Ausschwünge nicht habe, aber dafür es auch nicht stark nach unten geht. Also, wenn du die Entscheidung hättest, würdest du lieber ein Leben haben, wo die Ausschläge stark nach oben gehen, aber auch stark nach unten? Oder würdest du eher ein gemäßigtes Leben haben, wo du nie wirklich leidest, aber auch nie wirklich richtig glücklich bist? Lieber das Gemäßigte. Aber ich glaube, es wird schon auf mich zutreffen. Also, vielleicht habe ich sowas. Ja, aber das ist die Frage. Sind Psychologen unter euch? Ich glaube, ich bin entweder sehr schnell, sehr niedergeschlagen, aber dann auf der anderen Seite, und das ist häufiger so glücklicherweise, sehr schnell sehr euphorisch und kann über sehr viele Dinge sehr lachen. Und das ist, glaube ich, so. Vielleicht hat man das. Nein, also ich glaube, bei mir ist es eher anders. Weil du auch diese ganz tiefen Täler mit Humor ausgleichen kannst. Weil du kannst dann sehr gut über dich lachen. Ja. Und du kannst dann sehr gut Witze drüber machen, wie du keine Freundin hast oder wie du immer versagst überall. Kannst du sehr gut Witze drüber machen, wohingegen jemand anders wirklich in eine depressive Verstimmung kommen würde und wirklich einfach traurig wäre. Könntest du drüber lachen. Du lachst über dich selbst, was eigentlich nur ein Weglaufen vor deinen eigentlichen Problemen ist. Weil ja, du ist aber gut. Es irgendwie kaschiert. Natürlich ist es gut, es ist für deine... psychische Gesundheit natürlich schon gut, weil du nie wirklich unten ankommst. Aber es kann ja vielleicht manchmal auch positive Effekte haben, wenn du wirklich ganz unten ankommst, weil du, sag ich mal, die ganze Bandbreite der menschlichen Erfahrung auskosten kannst. Wohingegen du als Zyniker, als gemäßigter Typ halt immer nur in der Mitte irgendwie rum. Um es mit Platons Höhlengleichnis auszudrücken. Dunkelheit. Dunkelheit, ja. Im Grunde Dunkelheit. Ja, aber das ist die Frage. Das war die philosophische Viertelstunde. Ja, aber tatsächlich ist, sag ich mal, ich glaube, Leute mit Humor, also Humor ist ja, sag ich mal, eine gewisse Einstellung, dass du Dinge nicht nur so hinnimmst, wie sie sind, sondern sie analysierst. Du machst ja ständig Gedanken drüber. Nee, du hast ein normal funktionierendes Gehirn und du hast ein analysierendes Gehirn. Ja. Und das andere ist quasi so ein gewissermaßen so ein Du selbst, der aus dir heraustritt und von oben herab auf dich guckst, mit der Distanz, die du halt brauchst. Ja. Ja, aber... Damit wäre alles gesagt. Naja, gut, aber ich glaube, dass dieser Du merkst, wie ich von dem Thema weg will. Diesen Reflex der Analyse, glaube ich, kann auch zum Problem werden, weil du eine so mächtige Sprache, ein mächtiges Werkzeug entwickelt hast, mit deinen Problemen umzugehen, indem du sie analysierst, dass du gar keinen wirklichen Impuls mehr hast, sie zu ändern. Also wenn du so gut verstanden hast, warum dir gewisse Dinge nicht gelingen, dann hast du überhaupt keinen Anreiz dazu, sie zu verändern. Ich möchte dir ein ganz konkretes Beispiel dazu bringen. Und zwar gab es mal die Situation... dass ich in eine Frau verliebt war, mit der ich mich jede Woche getroffen habe. Das ist ja wirklich sehr intim jetzt. Aber nicht, ich möchte nur das an einem Beispiel festmachen. Mit der ich mich jede Woche getroffen habe, aber jetzt nicht in einem romantischen Kontext, sondern halt so als Freunde. Und wir haben uns jede Woche regelmäßig getroffen und jede Woche habe ich mir aufs Neue vorgenommen, okay, jetzt gestehe ich ihr meine großen Gefühle, jetzt kommt das große romantische Happy End, jetzt geht's los. Und es gab immer die Situation, wo ich sie an ihrer Haustür verabschiedet habe und gesagt, ja, so bis nächste Woche hier und da. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, komm, jetzt sag irgendwas, mach irgendwas. Küssi. Hab's aber nie gemacht. gemacht. Und tatsächlich habe ich mich, hatte ich dann immer einen relativ langen Heimweg und habe dann auf dem Heimweg immer nachgedacht, warum hat es nicht geklappt, warum kriege ich das nicht hin und habe diese ganze Situation analysiert. Und einmal hatte ich den erleuchtenden Moment, wo ich sogar noch, während ich vor ihr stand und die Möglichkeit hatte, schon angefangen habe, drüber nachzudenken, wie ich auf dem Nachhausegehen analysieren werde, warum es nicht gerade nicht geklappt hat. Und ich habe mich so in dieser Situation wohlgefühlt, die Dinge zu analysieren, dass ich überhaupt nicht den Leidensdruck hatte, die Situation zu verändern. Und das war tatsächlich ein großes Problem, weil ich ein so gutes System entwickelt habe, mit diesem Leidensdruck umzugehen, dass er nicht stark genug werden konnte, weil ich so gut gegen ihn ankämpfen konnte. Das stimmt. Deswegen konnte nie was passieren. Diese berühmte Friendzone. Komm mal rein. Komm mal rein. Ganz kurz. Wir sind Mitarbeiter. Komm mal kurz rein. Ach du Scheiße. Alter. Hey, kannst du mal kurz reinkommen? Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Hast du was zu sagen? Ja, komm rein, komm her. Du bist unser Gast. Ach komm. Ah, okay. Kannst du uns eine Story erzählen? Eine Geschichte erzählen, eine Anekdote. Warst du mal in der Friendzone? Nee. Was ist das? Magst du einen Witz erzählen? Okay. Das ist eine komplett andere Person. Weißt du, wir fucking Nerds und einfach hier so kommt der Rockstar rein. So, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann gib uns so mal einen Tipp, wie kommt man aus der Friendzone raus? Ich weiß gar nicht, was das ist. Du musst es mir erklären. Weißt du, was eine Friendzone ist? Nee. Wenn du mit einer Frau befreundet bist, mit der du aber eigentlich eine romantische Beziehung anfangen möchtest und es nicht schaffst, diesen Sprung zu wagen. Also erstmal nicht schaffen, Sprung wagen ist der Fehler, dann muss den Sprung wagen und dann, wenn sie dann die Leier abzieht, dass sie sagt, nee, ich will nicht, dass ich dich man als geht Freund, automatisch schon davon aus, nee, dass die Leier kommt. Dass ich dich als Freund verliere und so und das ist ja das Normale. Ja, ich mag dich total, aber ich will dich nicht als Freund verlieren und so und das ist auch viel wichtiger und das kann man dann nicht kaputt machen und so. Da muss man einfach sagen, ja, pass auf. Muss man sie direkt schlagen. Ja, das willst du damit sagen. Du Scheißschwein. Warte, jetzt kommt der interessante Teil, Stefan, pass auf's nicht. Also es gibt, also Gewalt gegen Frauen finde ich generell super, aber vor allem Rohgewalt, also einen festen Schlag auf die Nase. Also das ist halt, ich mag diese Reaktion, dass keine Reaktion mehr kommt. Und, okay. Ja. Das Lustigste, okay. Was jetzt in den letzten 50 Minuten passiert ist. 50 Minuten. Aber jetzt, okay, also was macht man dann? Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wenn das alles geklärt ist. Die Polizei, Krankenhaus, wenn all das passiert ist, ja, Gerichtsverfahren, Herr Anwalt, ja. Irgendwie sagt, man kann wieder normal miteinander reden. Und sie dann wieder sagt, ja, aber ich will dich nicht als Freund verlieren und du bist ein Psycho. Und als Gewalttäter, ja. Ich will dich nicht als Gewalttäter verlieren. Ja, ja, genau, das ist ja auch, also ich meine, das ist ja auch ein herber Verlust, wenn man einen Gewalttäter verliert. Da muss man ja einfach die kalte Schulter zeigen. Und sagen, wow. Und dann? Und also ne, im Sinne von Elbow. Ja. Elbow. Also erstmal wieder verletzen. Okay, wir haben wieder ein Gerichtsverfahren, wieder Krankenhausaufenthalt. Du hast sie fallen lassen. Also was du machst ist, sie was klar. Und dann ist der, du machst sie interessanter für sie, oder? Das ist doch der Punkt. Du machst sie interessanter, weil du sie abschießt. Genau, und dann irgendwann kommst du sie, dann meldest du dich irgendwann oder dann fängt der Kontakt wieder an und denkst, okay, vielleicht jetzt ist was gezündet und dann machst du nochmal einen Move und dann sagst du, nein, ich will dich als Freund nicht verlieren. Und ich meine, dann... Was war denn? Was? Okay. Keine also, Lösung in Sicht. Wir haben keine Lösung in Sicht, aber wir werden straftätig. Genau. Okay, danke. Aber ich muss noch Pizza bestellen. Aber danke. Pizza bestellen. Vielen Dank, okay. Mach's gut. Ja, mach's gut, vielen Dank. Das war der beste Tipp meines Lebens. Okay, wir brauchen mehr Gäste. Oder viel weniger Gäste. Sehr gut, also... Oh Gott. Oh Mann. Ich glaube, ich habe gerade die letzten 3 Minuten ist das Leben an mir vorbei gerauscht und ich habe nicht so richtig verstanden, was gerade passiert ist. Aber naja, lass uns am Boden kommentieren. Booster hat die gesamte Aufnahme ruiniert. Ich weiß, wir trinken nie Booster mehr Booster. Booster hat uns in die Emotionalität getrieben. Ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ich sehe das Fenster, es ist offen und ich will zumachen. Dann sehe ich dein Bildschirm flackert. Ja, kann das sein, dass wir tatsächlich ein bisschen hyperaktiv sind? Ich meine, ich habe mega ADHS. Alter, was ist denn los, ey? Ganz kurz, ich hatte mal die Situation, dass ich 9 Stunden lang auf einen Zug warten musste im Kölner Hauptbahnhof und ich habe mich dazu entschlossen, auf den Zug zu warten und nicht irgendwie in ein Hotel zu gehen und zu schlafen, sondern einfach zu warten. 9 Stunden lang? 9 Stunden lang und habe mir tatsächlich, glaube ich, 6 Dosen Red Bull gekauft, habe mich ans Rheinufer gesetzt. Das ist nicht gesund. Und dachte mir einfach, ich mache einfach die Nacht durch. Fuck it. Und höre einfach Musik und höre Podcasts und laufe einfach durch die Nacht in Köln. Warum nicht? Nach Stunde 1 fällt einem auf, oh, mein Handy hält 9 Stunden lang nicht durch. Ja, tatsächlich. Ja. Ich halte 9 Stunden lang nicht durch. Mein Red Bull sollte ich nach der zweiten Dose vielleicht aufhören damit. Ja. Der Rhein läuft über. Dinge passieren. Und tatsächlich, also das ist die krasseste Drogenstory, die ich habe, aber ich habe mal 3 Dosen Red Bull nacheinander getrunken. Oh, Florentin. Du bist so fucking hyperaktiv. Das Loch ist sehr schnell zu erreichen bei dir. Das ist nichts mehr. Ist voll. Ja, ich kippe den ganzen Tag Red Bull in das Loch rein, ja, um genau. Es irgendwo zum Reden zu kriegen. Auch eine schöne Metapher. Aber es ist tatsächlich ein Problem und du bist so fucking hyperaktiv und du merkst, wie du einfach anfängst auch zu tanzen und Sachen zu machen. Und es ist tatsächlich ein großes Problem. Aber ich habe mir das Album von Lena Meyer-Landrut angehört und es war ein sehr sehr schöner Abend. Das ist ein, oh fuck it, ey. Das kann ich, das Ende einer Drogenstory ist nie das, das Album von, oder es ist immer das Album von Lena Meyer-Landrut. Nein, aber Crystal Sky? What? Crystal Sky? Nein, Stardust. Das andere. Das Album. Stardust. Ja, ja. No one can catch us. Nothing can change me. Covered in Stardust. Aber das ist tatsächlich... Dieses Album ist tatsächlich relativ prägend für mich, aus dem einfachen Grund, weil ich es in einem Moment des sehr großen Selbstbewusstseins, eines großen persönlichen Erfolges, habe ich mir gesagt... Welchen Erfolg? Meinst du genau? Ich wurde an der Frank-Elzner Masterclass aufgenommen. Ich wurde unter 1600 Bewerbern ausgewählt, zu den 15 Auserwählten zu gehören, die nach Berlin ziehen, ihr Leben komplett ändern, aus München alleine nach Berlin zu ziehen, dort irgendwie Moderation zu stehen und ein großer Fernsehstar zu werden. Und in dem Moment habe ich mir eingestanden, dass ich das Album von Lena Meyer-Landrut eigentlich ganz geil finde. Bis dahin habe ich mich vor mir selbst geschämt, zu sagen, Popmusik und so, aber da hatte ich so viel Selbstbewusstsein. Das Album fand ich nicht gut. Da hatte ich so ich viel Selbstbewusstsein. Natürlich gut. Ist das Album nicht gut, aber wofür steht es gut? Es steht dafür, dass das Selbstbewusstsein hat. Nein, okay, das ist wirklich sehr unangenehm. Das muss nicht sein. Wir haben riesige GEMA-Probleme. Stefan, auf gar keinen Fall. Okay. Wenn ihr jetzt ein großes Rabengekreische hört, dann ist es, weil ich versuche, den Song zu übertönen. Aber warte mal ganz kurz. Wir müssen dabei reden, dann ist es nicht so schlimm. Dann geben wir nicht recht. Was das Geile an dem Album ist... Das ist doch nicht das richtige Album. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das ist das einzige... Halt mal die Fresse jetzt gerade. Das ist vor allem auch das falsche Lied einfach. Das passt überhaupt nicht. vor allem, was das Geile an dem Album ist, dass es gibt die 12 Titel, sagen wir mal, und dann gibt es nochmal 12 extra Tracks, irgendwie so 2 Minuten. Die lang. Aber alle zu Recht nicht auf dem Album geschafft haben. Nein. Und wesentlich schlechter. Wo der Anfang des Songs kommt und dann wird Lena Meyer-Landrut darüber interviewt, wie sie diesen Song geschrieben hat und wer alles diesen Song gemacht hat. Also so Audiokommentare für eine CD? Ja, und es gibt 12 Songs und dann nochmal 12 Was, wie großartig ist das denn? Und das ist total strange, weil zum Beispiel, wenn du es in der Zufallswiedergabe hörst, ja, du immer nicht weißt, ob es das echte Lied ist oder nur der Anfang des Liedes und plötzlich fängt Lena Meyer-Landrut an zu sprechen und erklärt dir, wie sie das Lied gemacht hat. Und es ist echt, du wirst so wahnsinnig paranoid, weil auch wenn du einfach so sagst, alle Titel oder so hörst du, dann ist es ein Riesenproblem. Wir machen mal ganz kurz zum Beispiel Stardust, Titelsong. Zeig ich jetzt mal, wie das anhört. Ich weiß, ist wahrscheinlich GEMA-geschützt, ist mir egal. Okay, so geht's los. Oh geil, Stardust, mein Lieblingssong, total emotionelle okay. Tiefe. Geil, ich höre rein, halt ich liebe es. Geil, cooler ja. Song, richtig guter Beat, geht richtig rein. Und dann knatscht irgendwie. Lustlos ist jetzt nicht selber geschrieben. Ja. Stardust habe ich gehört, als das Album schon fast fertig war. Und dann wurde mir das vom Henrik und vom Julian wer auch immer das ist. Warte mal. Ist sie ein Storyteller eigentlich? Und, alle haben sofort ja. gesagt, ja. Ich hänge an ihren Lippen. Ja, ja, ja, ja. Mann. Der Text ist so wunderschön und passt auch wie die Faust aufs Auge, als hätte ich selber geschrieben. Können wir den hören mal, den Text? Und, es ist vor allem, wenn man zu einem künstlerischen Beitrag nichts mehr sagen sollte als Künstler, ist es alles, eigentlich ist alles an Kunst. Man sollte als Künstler einfach die Fresse halten. Ja, vor allem, das Kunstwerk sollte genug sagen. Ja, na gut, aber ich als Song oder als Bild oder als Gag oder so, man sollte dazu nichts mehr sagen müssen. Ja, aber ich finde, also zum Beispiel so Audiokommentaren von Regisseuren zu Filmen höre ich mir ganz gern an, weil ich das Gefühl habe, da kann man noch tatsächlich was sagen. Geschichten vom Dreh, was ist passiert, was habe ich mir gedacht. Aber bei Musik, bei Liedern, sie sagt immer dasselbe. Sie sagt immer, vor allem, wenn sie es nur selber geschrieben hat. Ja, sie sagt immer. Also null zu erzählen. Hendrik und Tom haben es geschrieben. Aber vor allem, also das macht mich total paranoid und ich kann dieses Album nicht mehr hören. Aber es ist auch nicht mal irgendwie so ein super... Eine Stimme im Kopf plötzlich, die ja. haben erklärt, warum dieses genau. Lied nicht ja. so gut ist, wie man und denkt. Es ist tatsächlich nicht mal irgendwie so ein super Deluxe-Fan-Edition-Album, sondern es ist ein stinknormales Album. Es ist ein ganz normales Album, das man sich anhört auf Spotify und ständig labert Lena Meyer-Landrut dazwischen. Aber das ist eine sehr gute Geschichte. Tatsächlich erinnert mich dieses Album an viele schöne Dinge und oft ist es ja ist die Musik eigentlich nur zweitrangig, sondern das, was man mit der Musik verbindet. Das ist wie mit Gerüchen. Oder mit Gerüchten. Oder mit Gerichten. Enhance your workplace. Oder mit Richtern. Booster. Ich mag tatsächlich Lena Meyer-Landrut. Das ist tatsächlich nicht so abwegig. Ich verstehe, dass sie arrogant ist und dass sie eine Schlampe ist. Was? Und dass sie nicht Lena? Cool ist. Und dass sie wirklich viel Leid über diese Welt gebracht hat. Aber ich mag sie irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Man kann ja auch nicht mehr erklären, warum man Leute mag. Ich habe gerne den Eurovision Song Contest geguckt. Und ich habe mich wirklich gefreut, als sie gewonnen hat. Man kann ja nicht immer erklären, warum man Leute mag. Es ist einfach manchmal so. Ich meine, oder? Ist doch so. Ich meine... Wo sind wir jetzt? What? What? Also Stefan... Wir haben genug. Stefan, ich mag dich. Ich mag dich auch. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Das waren Florentin Will... Und Stefan, die Tatze Titze. Das war wahrscheinlich Titze. Die seltsamste, das Podcast-UFO-Folge aller Zeiten. Wir möchten uns gleichzeitig entschuldigen und uns auch... Freuen für eine Viertelstunde, für das, was vielleicht passiert, ganz gut war. Es muss manchmal auch kreatives Chaos geben. Ja, mit diesem Tipp verabschieden wir uns. Das war Stefan Titze. Das war Florentin Bill. Und das war R2D2. Titze, meine Herren. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Ein letztes Mal Körperkontakt. Wir haben uns tatsächlich heute... We met at a very strange time of our lives. Aber keine Angst, wir sind nie wieder in einem Raum zur gleichen Zeit. Nee, auf das gar keinen wir. Fall. Vielen das Dank. Funktioniert nicht. Wir heben ab. Oh, ey, da komme ich schon.